Bereiche, unter anderem Ungarn und Rumänien, zuständig. Herr Grodzki, gibt es ihn noch, den Ostblock? Natürlich gibt es ihn nicht mehr und ich frage mich, ob es den Ostblock überhaupt je gegeben hat. Ein Block, wo ja immer wieder einzelne Länder mit militärischer Gewalt gezwungen werden mussten, die brüderliche Hilfe der großen Nachbarn zu akzeptieren. Es hat den Ostblock deshalb nicht geben können, weil sonst jetzt nicht die Demokratiebewegung so hat aufbrechen können. Der Ostblock ist auf jeden Fall tot. Das gilt ganz, ganz sicher. Er ist politisch differenzierter geworden, als wir uns das je vorgestellt haben. Aber wir haben uns das deshalb falsch vorgestellt, weil wir im Grunde nie die Eigengesetzlichkeit der Länder akzeptiert haben. Ungarn oder Polen und die Tschechoslowakei beispielsweise haben sich nie als osteuropäische Länder verstanden, sondern immer als mitteleuropäische Länder. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel von einem Exil-Tschechen, der klagt und sitzt hier in Wien und sagt, schauen Sie mal her. Ich trete hier in Wien auf, immer als ein Mann aus dem Osten. Dabei komme ich aus Prag und Prag liegt 180 Kilometer westlich von Wien. Zugeschaltet in Berlin ist Robert Röntgen. Viele Jahre hat er gearbeitet in Ost- und in West-Berlin. Den DDR-Bürgern, die auf Gorbatschows Perestroika gehofft haben, den hielt vor noch nicht allzu langer Zeit der SED-Chefideologe Hage entgegen. Wenn der Nachbar mal seine Wohnung tapeziert, ja, warum müssen wir das dann gleich nachmachen? Nun sind, Herr Röntgen, die Tapeten gründlich abgerissen, die Mauer noch dazu. Wie hat sich denn nach Ihrer Einschätzung die DDR im europäischen Haus eingerichtet? Mit Ost-, mit Westfenster oder mehr in der Mitte? Na, sie möchte, wenn es um die Führung geht, sich gerne in der Mitte einrichten. Sie möchte, wenn es um die Mehrheit der Menschen geht, sich sicherlich weiter im Westen einrichten. Aber wie das alles geschehen soll, darüber ist sich noch keiner im Klaren. Es gibt Extreme, wie zum Beispiel von der SED-PDS, um ihr den vollen Titel zu gewähren. Die sagen, nein, die DDR muss erhalten bleiben und wir wollen sie erhalten. Das ist verständlich, dass sie das gerne möchte, weil sie weiß, dass sie in einem deutschen Bundesstaat beispielsweise keine erhebliche Rolle mehr spielen würde, dass sie möglicherweise auf eine Rolle zurücksinken würde, wie bei uns die DKP spielt. Einige der Blockparteien meinen es ähnlich. Die CDU weiß, dass sie, wenn eine andere, mächtigere, westliche CDU in einem Bundesstaat mit ihr konkurriert, dass sie dort keine Hoffnung mehr hat. Dort sind also Existenz- und Überlebensideen am Werk. Aber auf der anderen Seite, wir hören es immer wieder bei den Demonstrationen in der DDR, die Demonstrationen, die für eine schnellere Annäherung der beiden deutschen Staaten sind, zählen Hunderttausende. Die Demonstrationen, die organisiert werden und dagegen sind, zählen Zehntausende, was auch nicht wenig ist. Aber das zeigt auch, man weiß noch nicht genau, was werden soll, wie es werden soll. Nur die Neigung und die Sympathien und auch die Hoffnungen liegen im Westen. Der Alleinvertretungsanspruch der kommunistischen Parteien wird überall aus den Verfassungen gestrichen. Die Menschen rufen überall weg mit dem Kommunismus. Zuletzt hörte man diese Rufe in Rumänien. Herr Grodzki, eine Ideologie geht in die Brüche. Was können wir eigentlich, wir hier im Westen, dem entgegensetzen? Was können wir tun, um bei diesem Weg irgendwo zu helfen? Zunächst könnten wir an sich nur praktische Hilfeleistungen geben, dort, wo ehrliche Not ist, beim Hungern, bei dem Aufbau der Wirtschaft beispielsweise. Aber ich glaube, wir sollten wirklich die Finger weglassen und nicht sagen, jetzt werden wir euch mal dort politische Sitten lehren, wir werden euch helfen beim Aufbau eurer Parteien. Denn wenn wir den Ländern ihre eigene Freiheit lassen in diesem Punkt, werden wir feststellen, dass die auf Probleme stoßen, die sie auch selbst bewältigen müssen. Es gibt nämlich in all den Ländern nationale Probleme, zuletzt natürlich Rumänien, jetzt genannt von Ihnen. Da gibt es Probleme, die müssen bewältigt werden zwischen den Ungarn, den Deutschen und den Rumänen, zwischen einem neuen aufkommenden Nationalismus, den ich jetzt schon prognostiziere, genauso wie ich auch einen neuen aufkommenden Nationalismus prognostiziere für andere osteuropäische Länder, nicht zuletzt auch Bulgarien oder Ungarn. Dann müssen die auch mit sich im Reinen kommen. Was machen sie mit ihrer alten Führungsschicht? Sollen wir die Leute wirklich alle vor Gericht stellen? Sollen wir versuchen, sie neu zu integrieren? Und schließlich müssen sie mit etwas zurande kommen, was wir ihnen auch nicht abnehmen können. Sie müssen damit zurande kommen, wie halten wir es denn nun mit dem RGW, also dem Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, mit dem Warschauer Pakt und mit dem großen Bruder Sowjetunion? Denn die Sowjetunion ist ja nun ganz am Ende dieser ganzen Reformschlange. Und was mich natürlich auch jetzt, weil Herr Röntgen da zugeschaltet ist, doch sehr interessiert. Ich glaube zu erkennen, dass in den osteuropäischen Ländern zwar einerseits man sagt, gut, die DDR soll ihren Weg gehen, die Deutschen sollen vielleicht auch zusammengehen oder etwas Gemeinsames anstreben, aber irgendwie spüre ich bei all dem immer doch so eine gewisse Besorgnis. Ganz so wohl ist auch den ehemaligen sozialistischen Ländern nicht so ganz wohl, dass ihr Bruderland DDR abdriftet und möglicherweise mit den Westdeutschen gemeinsame Sache macht. Herr Röntgen? Ja, sicher. Und das haben wir ja, dieselbe Erscheinung haben wir ja auch im Westen. Auch unsere westlichen Nachbarn sind etwas besorgt. Da gibt es ja die törichte Bemerkung, Deutschland ist mir so lieb, dass ich am liebsten zwei davon habe. Oder wenn Herr Andreotti von Pangermanismus spricht. Es hat sich offenbar bewiesen, dass die Bundesrepublik in 40 Jahren braver westlicher Partnerschaft, manchmal vielleicht etwas zu brav, alle die alten Vorstellungen von der Gefährlichkeit der Deutschen nicht beseitigen konnte. Wir konnten so demokratisch sein, wir konnten so bündnistreu sein, wie wir wollten. Offenbar sind alle diese Sorgen und Befürchtungen nicht beseitigt worden. Ja, ich meine, das ist doch interessant. Was Sie jetzt gerade sagen, scheint mir ein Gegengewicht zu haben drüben in Osteuropa. Wenn ich so mal jetzt weiterdenke in 5 oder 10 Jahren, dann glaube ich nämlich, was wir so unter deutscher Kooperation oder Staatengemeinschaft oder Staatenbund mal anstreben, das wird nicht verhindert unbedingt und ist auch nicht ursächlich verhindert worden, nur durch den Kommunismus in Osteuropa, sondern auch durch einen Nationalismus im Westen, wie er jetzt eben auch in Osteuropa dazukommt. Ja, wir finden ja auch denselben Nationalismus in der DDR, aber der ist, glaube ich, weniger politisch motiviert als materiell motiviert. Wenn es dort also die Forderungen nach einer Einheit Deutschland gibt, und von Wiedervereinigung spricht ja keiner, weil das eben die Grenzen von 37 enthält, die sind in der DDR außer Diskussion, während bei uns die Diskussion ja immer wieder neu entfacht wird. Dieser Nationalismus ist vielleicht, vielleicht ist der Ausdruck sogar zu stark. Dieses Nationalgefühl war immer da und wurde im Wesentlichen verstanden oder gefühlt als ein Appell an die Bundesrepublik, nun zu helfen, weil es doch eine gemeinsame Nation sei. Den Nationalismus in der DDR sehe ich gar nicht. Es ist dort einfach der Drang, mit Hilfe der Bundesrepublik die Lebensumstände zu verbessern und nicht unbedingt sofort und in 3 oder 4 Jahren irgendeinen Bundesstaat oder Staatenbund oder gar eine Vereinigung herbeizuführen. Im Heute-Mittag-Gespräch die Korrespondenten Johannes Grotzky und Robert Röntgen, 1989, ein Jahr des Umbruchs. Wie geht's denn nun weiter? Herr Röntgen hat gerade die französische Sorge ausgedrückt, nochmal das Zitat wiederholt: Ich habe Deutschland so lieb, dass ich zwei davon haben möchte. Es gibt noch ein anderes Zitat, nämlich das von Michail Gorbatschow. Der hat mal gesagt, die Nachricht von einer deutschen Vereinigung liefe wohl parallel mit der Nachricht, ein General habe im Kreml die Macht übernommen. Nur ist Gorbatschow wohl auch Mann des Jahrzehnts geworden, weil er ein großer Hoffnungsträger für viele, für alle von uns ist. An beide die Frage, was müssen die einzelnen Menschen tun, um diesem Prozess weiterzuhelfen, um Gorbatschow zu helfen? Ja, da möchte ich ganz gern direkt etwas vorpreschen, weil ich ja nun so lange in der Sowjetunion war. Ich glaube nicht, dass man Gorbatschow persönlich helfen kann. Ich werde etwas ganz Ketzerisches sagen, was in den Ohren der meisten Zuhörer wahrscheinlich schrecklichen Widerspruch erregt. Ich glaube, Gorbatschow muss weg. Und zwar muss Gorbatschow ersetzt werden durch einen Mann, der viel bereiter ist, Reformen wirklich anzupacken. Nicht unbedingt immer nur mit den konservativen Mehrheiten zu liebäugeln und versuchen, dann mit einem eigenen Machtbewusstsein seine Rolle noch zu festigen. So viel Gorbatschow im Ausland bewegt hat, so wenig hat er im Inland bewegt. Es geht den Sowjetbürgern in der Masse deutlich schlechter als vor 5 Jahren. Die Freiheiten, die sie gewonnen haben, nämlich eine Reisefreiheit, eine Freiheit der Meinungsäußerung und mehr Rechtsschutz, sind auf keinen Fall ergänzt dadurch, dass sie jetzt satt zu essen haben. Ich möchte zu bedenken geben, dass unter Gorbatschow in der Sowjetunion das Lebensmittelmarkensystem deutlich ausgeweitet wurde, dass viele Leute auch wirklich unter der Armutsschwelle leben, und zwar 40 Millionen leben weit unter der Armutsgrenze, und die ist in der Sowjetunion mit 70 Rubel Monatseinkommen festgelegt. Das ist so lächerlich gering, dass man das umsetzen könnte, als wenn man bei uns ungefähr 120 bis 150 Mark im Monat hätte. Also da sehe ich sehe, so traurig das vielleicht im Moment klingt für viele Leute, ich sehe Gorbatschow nicht als den Reformer, der die innenpolitische Wende noch selbst herbeiführen kann. Sie haben viel mit DDR-Bürgern geredet, Herr Röntgen. Was würden die denn jetzt dazu sagen, zu dem, was Grotzky sagt? Na, Sie haben relativ wenig Vorstellungen von dem, was in der Sowjetunion vorgegangen ist, außer denen, die mal zu Besuch oder dienstlich dort gewesen sind. Und Sie sind nach wie vor der Ansicht, mein Gott, bei uns sieht es zwar schlecht aus, aber da drüben ist es ja katastrophal. Und die nächste Frage ist natürlich, und da möchte ich Kollegen Grotzky in die Seite treten, wie sieht es denn mit der weltpolitischen Rolle der Sowjetunion aus, wenn zum Beispiel die Entwicklungen in den baltischen Staaten so weitergehen wie bisher? Wie sieht es aus, wenn auch die Leute in Bessarabien sagen, wir wollen weg, oder in Armenien, und ihre eigenen Republiken gründen wollen? Einige existieren ja auf dem Papier schon. Sie haben ja eigene Außenminister. Das hat die Sowjetunion ja damals gemacht, um mehr Stimmen in der UNO-Vollversammlung zu bekommen, als sie gegründet wurde. Was passiert, wenn diese Leute alle sagen, nein, wir wollen unsere eigenen Republiken haben, vielleicht in einem Staatenbund mit der Sowjetunion für eine Weile noch? Wo bleibt dann die Kraft der Sowjetunion, ja, vor der wir uns immer so ängstigen? Die Raketen, wie gesagt, bleiben, aber wo ist die politische Unterstützung, die dann eine Raketenpolitik tragen würde? Ich glaube, die Rolle der Sowjetunion in der Weltpolitik wird bei Zunahme innenpolitischer Probleme immer geringer werden und damit auch der Einfluss auf die deutsche Frage. Ich glaube ganz sicher, und da muss ich auch wieder etwas ketzerisch sein, kein Staatengebilde hat ein historisches Anrecht darauf, ewig zu existieren. Die Sowjetunion hat natürlich ihre Länder in einer teilweise brutalen imperialen Politik zusammengeklaut. Dazu gehört natürlich eben, was Sie alles erwähnt haben, das Baltikum bis Arabien, Teile Zentralasiens. Ich halte es für durchaus vorstellbar, dass, und das muss nicht ein Prozess von 10 Jahren sein, man kann ja mal in 100-Jahres-Epochen denken. Denken wir mal, wie sah die Landkarte in Europa vor 100 Jahren aus, wie sieht sie heute aus, und denken wir jetzt 100 Jahre weiter. Die Sowjetunion in der jetzigen Form kann nicht weiter existieren, es sei denn, nur mit einem starken politischen und militärischen Druck, der von innen und außen gleichermaßen wirksam ist, von außen das Feindbild und von innen natürlich irgendeine alles beherrschende politische Kraft. Jetzt bin ich persönlich außerordentlich empört gewesen, als ich, nachdem die Litauer den Beschluss fassten, wir gründen eine eigene nationale kommunistische Partei. Als Herr Gorbatschow sich hinstellte und persönlich diesen Beschluss für null und nichtig erklärte, wo sind wir denn, dass ein einzelner Mann an der Spitze einer großen Partei so viel Macht beansprucht, dass er sagt, demokratische Prozesse innerhalb eines einzelnen Volkes kann er persönlich für null und nichtig erklären. Das ist natürlich etwas, was, glaube ich, Herrn Gorbatschow innenpolitisch sehr, sehr geschadet und ihn sogar disqualifiziert hat, was die Tendenzen in den baltischen Staaten angehen. Sie werden heute in der Sowjetunion, ich möchte es mal ganz pauschal sagen, kaum noch jemanden finden, der dem Gorbatschow in einer freien Wahl seine Stimme gäbe, sodass Gorbatschow mit deutlichen Mehrheiten gewinne. Das war auch ganz typisch. Gorbatschow hat bislang auch nirgendwo frei kandidiert. Und ich bin überzeugt, bei den nächsten Wahlen wird er keinen Wahlkreis übernehmen, sondern sich über eine Liste wiederwählen lassen. Es gibt immer Leute zu diesen Zeitpunkten, wenn Jahre und gar Jahrzehnte wechseln, da werden gern historische Vergleiche gezogen, meine Herren. Viele haben jetzt schon gesagt, da war ein Ereignis in diesem Sommer, hat Frankreich 200. Jahrestag der Revolution gefeiert, die französische Revolution von 1789, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Was meinen Sie denn, geht von dem Jahr der Umwälzungen, wie es jetzt so genannt wird, 1989, geht von dem ein ähnliches Signal aus? Es geht vielleicht kein neues Signal aus, es geht nur ein Signal aus, dass das Alte nicht mehr geht. Wie das Neue aussehen soll, das weiß man in der DDR zum Beispiel genauso wenig wie in manchen anderen Ostblockstaaten. Man versucht, man tastet und man hat zunächst einmal mit den ganz täglichen Problemen zu tun. Wie kommen wir über den Winter? Haben wir genug zu essen? Wird uns der Westen helfen, dass wir den Gürtel nicht enger schnallen müssen? Es hat ja noch nirgendwo eine Klarheit gegeben, wie die politische Struktur dieser Länder künftig aussehen soll, vielleicht mit Ausnahme Polens. Aber in der DDR weiß man es nicht. Es gibt eine Umfrage, die ein Institut der SED gemacht hat, die voraussagt, 34%, wir gehen bei den nächsten Wahlen an die SED. Das ist nach allem, was man weiß, doch ein klein wenig zu optimistisch. Und es hat sich ja noch nichts formiert. Man war sich einig, wogegen man war. Und das hat man abgeschafft. Dazu war man in der Lage. Aber wofür man ist, darüber ist man sich nicht einig. Dieser Prozess wird sicherlich noch eine ganze Weile dauern. Nur bis dahin sind ganz handfeste tägliche Probleme zu bewältigen. Und da kann es in der DDR passieren, dass vielleicht doch noch sehr viele Leute sagen, warum sollen wir hier 5 oder 10 Jahre auf eine neue, schönere Gesellschaft warten, mit allem, was man braucht, wenn wir es morgen schon in der Bundesrepublik kriegen. Und es wird viele geben, die sagen, jetzt setzen wir uns auf die Hände und warten mal, was die da oben entscheiden und wo die Richtung hingeht. Auf dem Roten Platz in Moskau läuten zum ersten Mal seit 17 Jahren in der Neujahrsnacht wieder die Glocken. Herr Grotzki, Sie haben vorhin auch handfeste Probleme geschildert. Was denken Sie, bringen die Glocken Sturm oder Frieden? Nun, ich glaube, große innenpolitische Unruhe. Die Sowjetunion ist das einzige sozialistische Land, das jetzt noch am Machtmonopol der Kommunisten festhält. Wenn das einmal vorbei ist, dann werden sich viele politische Gruppen melden, dann wird es sehr heftige innenpolitische Auseinandersetzungen geben. Die Völker werden sich noch mehr erheben. Der Sowjetunion steht eine Sturmperiode bevor. Keiner kann ein Rezept vorlegen, wie das zu bewältigen ist. Aber ich glaube, die Vorherrschaft der Sowjetunion in Osteuropa, das ist mindestens ein Signal dieses Jahres, diese Vorherrschaft ist gebrochen. 1989, ein Jahr des Umbruchs, ein Jahr der Umwälzungen. Wie geht's weiter? Ich danke Ihnen, das waren im Heute-Mittag-Gespräch Robert Röntgen in Berlin und Johannes Grotzki in Wien. Der stellvertretende Vorsitzende des rumänischen Komitees zur nationalen Rettung hat bestätigt, dass es bei dem Volksaufstand gegen den inzwischen hingerichteten Diktator Ceausescu rund 60.000 Tote gegeben hat. Der Politiker berichtete gestern Abend zudem, am vergangenen Wochenende hätten etwa 20 bis 30 von ausländischen Piloten gesteuerte Hubschrauber einen Angriff auf die Hauptstadt Bukarest versucht. Alle Helikopter seien abgeschossen worden. Nähere Einzelheiten zu diesem Vorfall wurden zunächst nicht bekannt. Das polnische Parlament hat gestern Abend mit überwältigender Mehrheit Verfassungsänderungen gebilligt, mit denen alle Hinweise auf den sozialistischen Charakter des polnischen Staates gestrichen werden. Offiziell heißt Polen jetzt nicht mehr Volksrepublik, sondern wie vor dem Krieg Republik Polen. Das Staatswappen, ein weißer Adler auf rotem Grund, erhält wieder eine Krone. Die führende Rolle der Kommunistischen Partei wurde aus der Verfassung gestrichen. Nach der neuen Definition ist Polen jetzt ein demokratischer Rechtsstaat. Der Sejm billigte diese Verfassungsänderungen mit 374 Stimmen bei lediglich einer Gegenstimme und 11 Enthaltungen. Die litauische Regierung hat eine neue Partei der Demokraten offiziell zugelassen. Gleichzeitig habe sie die Kommunistische Partei Litauens als unabhängige Partei registriert, meldete Interfax, eine Publikation von Radio Moskau. Text dieses Liedes wurde freilich seit fast 20 Jahren öffentlich nicht mehr gesungen, enthält er doch auch die Zeile Deutschland, einig Vaterland, die der SED zunehmend peinlich geworden war. Umso selbstbewusster machten sich die Menschen in der DDR den unterdrückten Text zu eigen, als sie sich gegen die eigene Bevormundung erhoben. 1989 sah das Ende des SED-Staates auf deutschem Boden. Für uns das Ereignis des Jahres. Dazu ein Kommentar von Detmar Kramer. Nach den Ereignissen in Rumänien wird mancher in der DDR nachdenklich geworden sein. Hätte das, wenn auch nicht derart extrem, nicht ebenso im anderen deutschen Staat passieren können? Auch dort gab es eine allmächtige Parteiführung, die seit Jahren von den Realitäten im Lande weit entfernt war, die um ein Haar zu ihrer eigenen Machtsicherung oder nur Machtverlängerung Menschen geopfert, gemordet hätte. Die Geschehnisse um den 9. Oktober, als in Leipzig für die damalige Montagsdemonstration bereits Vorkehrungen zu deren gewaltsamer Niederschlagung getroffen waren, hätten ohne das Eingreifen beherzter Männer, wohl auch sowjetischer Offiziere, gleichfalls in einem Blutbad enden können. So weit war Honecker von dem Rumänen Ceaușescu nicht, dessen Freundschaft er zu rühmen nicht müde wurde. Vielleicht haben jene Ereignisse mit ihren schrecklichen Folgen dazu beigetragen, die Politik auch der Sozialistischen Einheitspartei vollends zu diskreditieren, den moralischen Zusammenbruch ihrer Führung noch totaler werden zu lassen. Neben der überraschenden Öffnung der Mauer wie der deutsch-deutschen Grenze war es nur wenige Wochen später das ähnlich überraschende Ende dieser Partei, die seit 43 Jahren in der DDR die alles bestimmende Kraft war und die Macht scheinbar unerschütterlich in Händen hielt, diese aber gleichwohl über Nacht verlor, wodurch sich die Lage in Deutschland von Grund auf veränderte. Dabei war die Kritik derer, die von drüben zu uns gekommen und einst treue Gefolgsleute der Einheitspartei waren, immer schärfer, immer bitterer geworden. Marx gleich Murks lautete eine dieser Formeln, sowie, dass das System drüben da in seinem Kern unreformierbar zum Untergang geweiht sei. Das wurde auch bei uns nicht überall gern gehört. Ob es der neuen, alten Formierung unter dem alten, neuen Namen Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, Partei des demokratischen Sozialismus, gelingen wird, in der DDR Fuß zu fassen, muss bezweifelt werden. Berichte der Untersuchungskommission, das Ehepaar Honecker habe 14 Autos, sein eigen genannt, weisen eher auf eine ähnliche Verkommenheit hin wie bei den Ceaușescus. Beide hielten es mehr mit dem Feudalismus als mit dem Sozialismus, was immer das Wort in diesem Zusammenhang bedeuten mag. Der Streit darüber, ob es sich hierbei um einen von Stalin bereits denaturierten Sozialismus handele, mag für das Häuflein gläubiger Einheitssozialisten von Interesse sein. Die Bevölkerung ist längst eines Besseren belehrt. Der Sozialismus drüben hat im wahrsten Sinne des Wortes abgewirtschaftet. Fast panikartig strichen die bisherigen Blockparteien jene Vokabel aus ihren Programmen. Zu fragen ist auch, welche Folgerungen einige evangelische Kirchenführer aus der Formel Kirche im Sozialismus ziehen werden. Die Auswirkungen des Zusammenbruchs der Einheitspartei und deren Ideologie sind vielfältiger als auf den ersten Blick erkennbar. Mit einem ganzseitigen Inserat der neuen Führung SED-PDS für die Interessen des werktätigen Volkes, so einfach darf es sich niemand machen. Wenn es zutrifft, dass, wie der letzte nur wenige Wochen amtierende SED-Generalsekretär meinte, die DDR ohne die Sozialistische Einheitspartei nicht denkbar sei, dann muss auch die Gegenfrage erlaubt sein nach der Zukunft dieses, um im SED-Jargon zu bleiben, ersten Arbeiter- und Bauernstaates auf deutschem Boden. Die Erkenntnis des inzwischen gleichfalls abgehalfterten Parteiideologen Reinhold, ohne Sozialismus gäbe es keine Existenzberechtigung für die DDR, weist auf den gleichen Sachverhalt hin. Die SED und der von ihr geschaffene Staat sind weithin identisch. Fällt der eine, ist es auch mit dem anderen nicht mehr weit her. Je klarer der moralische wie wirtschaftliche Verfall zutage treten, in dem gleichen Maße werden die Rufe einiger Unentwegter nach Verwirklichung des wahren Sozialismus zurückgehen. Nicht jede Generation möchte sich als Versuchskaninchen missbrauchen lassen, jedenfalls nicht freiwillig. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit hieß das Motto der Französischen Revolution von 1789, die wie im Zeitraffer alles auf 10 Jahre zusammendrängte, was Revolutionen seither immer wieder kennzeichnete. Volksaufstand, Fraktionenstreit, Herrscher, Hinrichtung, Terrorregime, gemäßigte Übergangsregierung, humaner Totalitarismus. Was wird nun aus den bisher sozialistischen Ländern, deren Völker sich im Revolutionsjahr 1989 wieder ihrer selbst besannen? Gedanken von Wilhelm Fuchs. Im großen Jahr, das sich seinem Ende entgegenneigt, haben die Nationen in der Mitte und im Südosten unseres Erdteils wieder zurückgefunden zu ihrer Geschichte. Sie sind wieder eingetreten in jene Gemeinschaft, zu der sie seit jeher gehören. Dabei sollte allerdings bei aller Genugtuung hierzulande nicht übersehen werden, dass der Prozess der politischen Emanzipation ohne eine Komponente vor sich gegangen ist, die man mit Sicherheit hätte vermuten können. Weder in Polen, noch in der DDR, noch in der CSR, noch in Ungarn, noch in Rumänien, noch in Bulgarien ist eine antisowjetische Karte ausgespielt worden. Nirgendwo hat die Auseinandersetzung mit der jüngsten und ferneren politischen Vergangenheit antisowjetische Emotionen hochgespült. Die Westmächte haben ihr Interesse an der Stabilität der Nachkriegsordnung in diesem Teil Europas bekräftigt. Beides war der Lohn für die Haltung der Führung Gorbatschows in der Auseinandersetzung zwischen dem Realsozialismus und dem Willen der Nationen zur Freiheit. Dies aber eröffnet den Weg zu möglichen künftigen freiwilligen politischen Optionen, insbesondere der Länder, denen die Garantien Deutschlands für ihre territoriale Integrität nicht sicher genug erscheinen. In unglaublich kurzer Zeit wurde in Mittel- und Südosteuropa ein Regime hinweggefegt, das sich noch am Vorabend der Ereignisse als unerschütterlich dargestellt hatte und zu dem noch fast bis in die letzte Sekunde westliche politische Repräsentanten ergeben gepilgert waren. Erst die blutige Abfolge der Ereignisse in Rumänien ließ hierzulande viele aufschrecken, die vermeint hatten, es könne gar nicht anders als so liebenswürdig sanft und friedfertig über die Bühne gehen, wie etwa in der DDR oder in der CSR. Viele hatten vergessen, dass sich terroristische Regime mit Terror bis zum letzten Augenblick an der Macht zu halten pflegen, solange sie auch nur die geringste Chance zu haben glauben, sich durch Terror retten zu können. Erst dann, wenn alle Dämme gerissen sind, neigen sie dazu, ihre Rettung darin zu suchen, dass sie sich wie ein Phönix der grauen Asche entsteigend, geläutert und von jeglicher Vergangenheit unbefleckt, an die Spitze der Erneuerung, der Renaissance, ja der Revolution gegen sich selbst stellen. Dies wird zurzeit in allen Ländern sichtbar, die eben erst die kommunistische Diktatur abgeworfen haben. Die Frage ist berechtigt, ob dieses Kalkül aufgehen kann. Sicherlich zurzeit ist die kommunistisch-sozialistische Ideologie am Boden zerstört. Die kommunistischen Organisationsstrukturen sind in den verschiedenen Ländern unterschiedlich stark erschüttert. Aber ich würde nie den kühnen Satz eines deutschen Ad-hoc-Außenpolitikers wagen, Jesus lebe und Marx sei hiermit tot. Wenn es die Sozialisten linker Couleur schaffen, sich den Millionen Menschen, deren materielles und geistiges Leben in naher und ferner Zukunft spürbar betroffen sein wird, durch den unumgänglich gewordenen Übergang zur liberalen Marktwirtschaft und deren unbarmherzigen Gesetzmäßigkeiten, wie gesagt, wenn es den Kommunisten von gestern und humanen Sozialisten von morgen gelingt, sich diesen Menschen als Schirm vor dem Schlimmsten, als Sprecher und Verwalter ihrer Interessen, ja der humanen zwischenmenschlichen Beziehungen selbst darzustellen, haben sie nicht zu unterschätzende Chancen, auch in Zukunft an den Entscheidungsprozessen, vielleicht gar an der Herrschaft in ihren Ländern teilzuhaben. Wer meint, sie heute schon für immer von der künftigen Landkarte ihrer Länder streichen zu können, irrt. Die erste Phase der Revolution nähert sich in der DDR, in der Tschechoslowakei, in Ungarn und Rumänien ihrem Ende zu. Sie war gekennzeichnet von der großen Erkenntnis, das Volk sind wir. Hier das Volk, das sich befreit, dort jene, die es bislang geknechtet haben. Doch das, was als Volk in die Geschichte eingetreten ist, ist ein heterogenes Ganzes. Es ist sich einig darin, wer nicht zu ihm gehört. Es wird sich uneinig darin sein, wie die sozialen, ökonomischen und geistigen Strukturen beschaffen sein sollen, die die zukünftige Gesellschaft prägen. Darüber werden sich die Geister scheiden. Und darüber wird ja muss gestritten werden. Sonst wäre das, was das Ergebnis der demokratischen Umwälzung wäre, nur eine Neuauflage jener pseudomonolithischen Gesellschaftsstruktur, die gerade auf den Müllhaufen gekippt worden ist. Aber am Tage, da die große Auseinandersetzung anhebt, hoffen wir, dass sie in demokratischen Formen auch in Ländern vollzogen wird, die über keine demokratischen Erfahrungen in ihrer eigenen Geschichte verfügen. Wie gesagt, am Tage, da diese Auseinandersetzung anhebt, verliert die Revolution ihre Jungfräulichkeit. Wir werden vieles wiedererkennen, vieles gutheißen, vieles abstoßen finden. Wir werden unentwegt versucht sein, denen da drüben unsere Weisheit, unsere Erfahrung, je nach eigener Glaubensfarbe aufzudrängen. Die Realität wird sonderbar grau, normal, unaufregend sein. Viele werden dies bedauern, werden enttäuscht sein, wenn nach Wochen der Hochzeit wieder der Alltag eintreten wird in den Ländern jenseits von Elbe, Böhmerwald und Donau. Und dennoch, gerade wenn diese graue Normalität eintritt, hat die Revolution 1989 ihre eigentliche Aufgabe erfüllt. Eine ebenso kleine wie bemerkenswerte Nachricht von heute. Die USA und die UdSSR haben über den Pazifik erstmals eine gemeinsame militärische Luftübung abgehalten, berichtet eine japanische Tageszeitung. Beteiligt waren nach Angaben der Zeitung Bomber der US-Luftwaffe und der sowjetischen Marine und Ziel der Übung sei es gewesen, versehentliche militärische Zusammenstöße zu vermeiden. Die Nachricht zeigt, wie weit die USA auch unter ihrem neuen Präsidenten Bush und die Sowjetunion unter Michail Gorbatschow 1989 bereits zusammengerückt sind, wie viel aber auch noch zu leisten ist. Ein Resümee von Walter Stützle. Gorbatschow zu Besuch beim Papst, der sowjetische Marschall Akromejew im Pentagon, die Berliner Mauer offen und deutsche Familie nicht länger getrennt. Diese Bilder sagen am Ende von 1989 vielleicht mehr als viele Worte. Am Ende von 1989, da sich zugleich ein ganzes Jahrzehnt neigt, wird deutlich, Hoffnungen haben sich erfüllt, die kaum einer zu hegen wagte. Und zugleich sind Erwartungen enttäuscht worden, die viele gehabt haben. Erfüllt ist die Hoffnung, dass die Großmächte das militärische Element zugunsten von fortschrittlicher Politik in den Ost-West-Beziehungen zurückdrängen würden. Unter der mutigen Führung von Gorbatschow hat die Sowjetunion das Afghanistan-Abenteuer beendet, den Rückzug ihrer überstarken Truppen in Osteuropa eingeleitet und den Weg freigemacht für ein Abkommen über die Verminderung aller konventionellen Truppen und Rüstungen in Europa. Schon in wenigen Monaten könnte der erste Vertrag unterschriftsreif auf dem Verhandlungstisch in Wien liegen. Erfüllt hat sich die Hoffnung, dass in der DDR und bei unseren osteuropäischen Nachbarn ideologische Verblendung abgelöst wird von einer Politik, in der die Menschenrechte und die Gebote wirtschaftlicher und sozialer Gerechtigkeit zur Richtschnur werden können. Erfüllt hat sich die Hoffnung, dass die beiden deutschen Staaten die Möglichkeit bekommen, ihre Beziehungen zueinander so zu gestalten, dass die Menschen in Deutschland nicht länger unter den Folgen des Krieges leiden müssen, die Nachbarn in Ost und West hingegen gewiss sein können, dass deutsche Politik verlässliche europäische Friedenspolitik ist. Erfüllt hat sich die Hoffnung, dass Washington und Moskau Konflikte in der Dritten Welt nicht länger als Ersatzschauplätze für Ost-West-Rivalitäten missbrauchen. Die Vereinten Nationen spielen folglich wieder eine wichtige Rolle bei der friedlichen Lösung von blutigen Konflikten. Erfüllt hat sich schließlich auch die Hoffnung auf eine erste Abrüstung von Nuklearwaffen, die am Anfang des Jahrzehnts in Europa neu aufgestellt. In Agenturberichten heißt es, Rakowski habe Wałęsa über die Vorbereitungen des für Ende Januar geplanten Kongresses der Sozialisten unterrichtet, die sich dann neue Statuten sowie einen neuen Namen geben wollten. Der polnische Senat hat heute in Warschau die gestern Abend vom Parlament verabschiedeten Verfassungsänderungen gebilligt. Aufgrund dieser Regelungen heißt das Land wie vor dem Krieg jetzt wieder Republik Polen. Das Staatswappen, ein weißer Adler auf rotem Grund, erhält wieder eine Krone. Das polnische Außenministerium hat bei dem österreichischen Geschäftsträger in Warschau gegen die Entscheidung der Regierung in Wien protestiert, vom 1. Januar an die Einreisebestimmungen für polnische Touristen zu verschärfen. Nach Angaben der Nachrichtenagentur PAP wurden die Maßnahmen in einer entsprechenden Note als diskriminierend bezeichnet. Nach den neuen Bestimmungen müssen Polen bei der Einreise nach Österreich genau angeben, wohin sie fahren, wie lange sie bleiben und bei wem sie wohnen. Außerdem wird der Nachweis darüber verlangt, dass sie genügend Geld für den Aufenthalt besitzen. Darüber hinaus müssen sich polnische Staatsbürger schriftlich verpflichten, in Österreich weder zu arbeiten noch Handel zu treiben. Die kommunistische Führung der Volksrepublik China hat angesichts der Umwälzungen in Osteuropa ihr Bekenntnis zum Marxismus erneuert. Im Parteiorgan Volkszeitung schrieb heute KP-Chef Jiang Zemin, an der Spitze von Partei und Staat müssten Personen stehen, die dem Marxismus treu ergeben seien. Die Partei müsse wieder ihre unbesiegbare Kraft bei der Zerschlagung internationaler reaktionärer Kräfte unter Beweis stellen. Jiang Zemin räumte ein, dass Korruption und Opportunismus die Position der KP in China geschwächt hätten. Der Parteichef machte dafür ausländische Kräfte verantwortlich. Die Volksrepublik China hat die Hongkong-Politik Großbritanniens scharf kritisiert. Nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua wird die Entscheidung Großbritanniens, etwa 225.000 chinesischen Bewohnern Hongkongs die britische Staatsbürgerschaft zuzuerkennen, in Peking als grobe Verletzung des Vertrags über die Rückgabe der Kronkolonie angesehen. China fordere, die Bestimmungen sofort rückgängig zu machen. Das britische Außenministerium teilt unterdessen mit, die Maßnahmen sollten zu einer Stabilisierung in der Kolonie beitragen und die Menschen auch nach einer Rückgabe an China 1997 zum Bleiben zu bewegen. Im innerdeutschen Reiseverkehr ist es heute überwiegend ruhig und ohne größere Störungen geblieben. Lediglich am niedersächsischen Grenzkontrollpunkt Helmstedt mussten die Reisenden in Richtung DDR und Berlin etwa eine Stunde auf ihre Abfertigung warten. Bundestagspräsidentin Süssmuth hat ihre Forderung erneuert, den Polen Verlässlichkeit in der Grenzfrage zu signalisieren. Zugleich räumte sie ein, dass eine endgültige völkerrechtliche Klärung dieses Problems noch ausstehe. Die CDU-Politikerin schrieb in einem Beitrag für die Zeitung Bild am Sonntag, dennoch seien für die Bundesrepublik die im Warschauer Vertrag und in der KZE-Schlussakte gemachten Zusagen der Unverletzlichkeit der Grenzen verbindlich. Es gelte ferner, so wörtlich, dass wir jetzt und in Zukunft keine Gebietsansprüche an Polen stellen. An der Verbindlichkeit dieser Aussage dürften keine Zweifel entstehen. Der Vorsitzende der SED-PDS, Gysi, hat sich zurückhaltend zu einer möglichen Vereinigung zwischen der DDR und der Bundesrepublik Deutschlands geäußert. In einem Interview des Berliner Senders RIA sagte Gysi, zurzeit gebe es bei einer Einheit das Übergewicht rechter politischer Gedanken. Die Deutsche Linke würde einschließlich der Sozialdemokraten sowie der Grünen an den Rand der Gesellschaft gerückt, meinte der SED-Vorsitzende. Er fügte hinzu, seine Partei wende sich im Übrigen gegen jeden deutschen Sonderweg, der Ängste bei den anderen europäischen Völkern nach sich ziehen müsse. Bundestagsvizepräsidentin Renger hat die Forderung von DDR-Oppositionsgruppen unterstützt, sofort an der Regierung des zweiten deutschen Staates beteiligt zu werden. In einem Beitrag für die Zeitung Welt am Sonntag schrieb die sozialdemokratische Politikerin, ein Fernhalten der Oppositionsgruppen von der Staatsmacht vermindere ihre Chancen bei den Wahlen im Mai kommenden Jahres. In der Verwaltung sowie in vielen wichtigen Funktionen seien weiterhin die bisher herrschenden Kommunisten vertreten. Der Vorsitzende der Christlich-Sozialen Union Weigel ist der Ansicht, dass neue Gesichter an der Spitze der SED in der DDR noch keine Garantie für einen Wandel zum Besseren seien. In seiner heute in München veröffentlichten Neujahrsbotschaft betonte Weigel, die Sozialistische Einheitspartei produziere nach wie vor falsche Feindbilder und sehe offenbar die Machterhaltung als ihr oberstes Ziel an. Im anderen deutschen Staat müssten aber alle politischen Kräfte die gleichen Startchancen erhalten, fügte der CSU-Vorsitzende hinzu. Weigel begrüßte in seiner Botschaft auch Äußerungen der neuen tschechoslowakischen Führung zu den Sudetendeutschen. Vom Deutschlandfunk hören Sie Nachrichten. In Ostberlin haben heute Frauen aus beiden Teilen der Stadt am Mahnmal für die Opfer des Faschismus unter den Linden gegen die Schändung des sowjetischen Ehrenmals demonstriert. Dabei forderte die Vorsitzende des Frauenbundes der DDR, Roman, die Regierung auf, dieses Verbrechen aufzuklären und eine Ausbreitung des Neonazismus zu verhindern. Das Volk habe seine Freiheit nicht erstritten, damit sie nun von rechts in Gefahr gerate. Unbekannte hatten am vergangenen Donnerstag das Mahl in Treptow, wo 5000 Soldaten der Rote Armee ruhen, mit nationalistischen antisowjetischen Parolen beschmiert. Die kommunistische Führung der Volksrepublik China hat angesichts der Umwälzungen in Osteuropa ihr Bekenntnis zum Marxismus erneuert. Im Parteiorgan Volkszeitung schrieb heute KP-Chef Jiang Zemin, an der Spitze von Partei und Staat müssten Personen stehen, die dem Marxismus treu ergeben seien. Die Partei müsse wieder ihre unbesiegbare Kraft bei der Zerschlagung internationaler reaktionärer Kräfte unter Beweis stellen. Jiang Zemin räumte ein, dass Korruption und Opportunismus die Position der KP in China geschwächt hätten. Der Parteichef machte dafür ausländische Kräfte verantwortlich. In Jerusalem ist es heute während einer internationalen Friedensdemonstration zu Zusammenstößen gekommen. Die israelische Polizei setzte Gummigeschosse, Wasserwerfer und Tränengas gegen hunderte steinewerfender Palästinenser ein. Nach Angaben des israelischen Rundfunks wurden mindestens 10 Menschen verletzt. Die Zusammenstöße ereigneten sich, als Mitglieder der Friedensbewegung aus Israel, Arabien und Europa eine Menschenkette um die Altstadt von Jerusalem bildeten. Sie demonstrierten damit gegen die israelische Besetzung des Westjordanlandes und des Gazastreifens sowie für einen eigenen Palästinenserstaat. Bereits gestern hatte es während eines Friedensmarsches von 4000 Frauen Auseinandersetzungen mit der Polizei und Festnahmen gegeben. Das Innenministerium in München hat die bayerische Polizei angewiesen, das vom 1. Januar an für österreichische Lastwagen geltende Nachtfahrverbot notfalls mit Zwangsmaßnahmen durchzusetzen. Es war nicht nur ein Jahr der Hoffnung, sondern auch der täglichen Überraschung. Die Ereignisse haben auch die kühnsten Prognosen überrundet. Der Wille des Volkes hat die Planung der Politik und die Winkelzüge der Diplomatie überholt. Unser Jahrhundert wird bald 90 und es will offenbar im Alter gut machen, was es in der Jugend angerichtet hat. Runde Tische statt Schlachtfelder, Blutkonserven und Nahrungsmittel statt Panzer und Bajonett. Das Wunder von 1989 ist die Gewaltlosigkeit des Umbruchs. Sie wird auch nicht geschmälert durch das fürchterliche Blutopfer von China und Rumänien. Es führt uns im Gegenteil vor Augen, wie schlimm diese Revolution im Osten hätte enden können. Das Wunder der Erneuerung hat auch einen Normwandel der Sprache mit sich gebracht. Die Worte erhalten wieder ihre Würde und sind nicht mehr verlogene Parolen. Gorbatschows Neujahrsansprache an die Amerikaner. Dear Americans, 1988, so Mikhail Gorbatschow in seiner 7-Minuten-Ansprache, die im US-Fernsehen schon am Silvestertag gezeigt wurde, 1988 wird uns als das Jahr im Gedächtnis bleiben, in dem wir begonnen haben, die erschreckendsten Waffen abzubauen, die Atomwaffen. Dieses Jahr wird als Wendemarke in die Geschichte eingehen. Zeit des Präsidentenwechsels in den USA. Gorbatschow ist bemüht, die mit Reagan begonnene Zusammenarbeit mit George Bush auszubauen. Der Preis? Abbau des weltweiten sowjetischen Auslandsengagements. April, Staatsbesuch in Kuba. Vor dem Parlament eine Lektion über Perestroika. Das hatten die Kubaner noch nicht gehört. Von Gorbatschow bekamen die Kubaner im Fernsehen live übertragen zum ersten Mal Perestroika und Glasnost ausführlich erklärt. Gorbatschows Philosophie des humanen Sozialismus. Er warnte vor Starrheit und Stillstand auf dem Weg zum Sozialismus und vor der Missachtung des Menschen. Nach außen scheint alles in Ordnung, doch Fidel Castro muss künftig mit weniger Sowjethilfe auskommen. Auf dem Rückflug Station in London. Auch mit der Eisernen Lady, Bereinigung alter Konflikte. Sie versteht sich mit Gorbatschow. Sein Feldzug für das gemeinsame europäische Haus kommt nicht mehr von der Tagesordnung. Rückschlag in Peking. Gorbatschows China-Besuch im Mai steht bereits unter politischen Gewitterwolken. Vor den mit ihm und seiner Perestroika sympathisierenden Studenten wird er abgeschirmt. 3 Wochen später das Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens. Triumph in Bonn. Der Staatsbesuch in Bonn markiert einen Neubeginn in den deutsch-sowjetischen Beziehungen. Äußeres Zeichen dafür die Gorbi-Gorbi-Rufe auf dem Bonner Marktplatz. Ja. Tage der Schwerstarbeit für Leibwächter, Sperrketten brechen, wo immer er auftritt. Im Juli in Paris. Bei Mitterrand wieder Werbung für das gemeinsame Haus Europa. Und, wie überall auch hier, Schluss mit der Brezhnev-Doktrin. Alle Europäer sollen unabhängig selbst bestimmen. Der kühle Franzose wird für Perestroika gewonnen. Anschließend in Straßburg. Zum ersten Mal ein sowjetischer Staatschef vor dem Europaparlament. Er habe noch keinen fertigen Plan für das von ihm vorgeschlagene gemeinsame Haus Europa in der Tasche, sagte Gorbatschow. Aber das Wichtigste sei doch, dass es darin keine bewaffneten Auseinandersetzungen geben dürfe. Also müsse in allen Bereichen abgerüstet werden. Dafür sollte auf der anderen Seite ein enges Netz wirtschaftlicher Verbindungen geknüpft werden. Und auch beim Umweltschutz müsse man gemeinsame Wege gehen. Sie sind uns hier immer willkommen, so dankte ihm der Präsident des Europarates, der Schwede Anders Björk. Ich hoffe, dass der Tag kommt, an dem Sie hier vor dieser Versammlung nicht nur das Recht haben zu sprechen, sondern auch abzustimmen als Vollmitglied. Oktober in Finnland. Auch hier neue Töne. Die Politik der Finnlandisierung, bisher Ausdruck für besonderes Wohlverhalten gegenüber der empfindlichen Supermacht, wird begraben. Gorbatschow ermutigt Finnland zum Beitritt in die Europäische Gemeinschaft. Und er will 1990 eine neue, weitergehende Helsinki-Konferenz an dieser Stelle. Mit dem finnischen Präsidenten auf gleicher Wellenlänge. Anfang Dezember Malta. Das Bild trügt, stürmisch ist nur die See. Das friedliche Treffen zwischen Bush und Gorbatschow auf Kriegsschiffen wird verlegt. Zufall? Das Fahrgastschiff Maxim Gorki liegt am Kai. Es ist dieselbe Maxim Gorki, die nach der Kollision mit einem Eisberg gerade erst wieder in Dienst gestellt wurde. Sie wird in Malta zum Notbehelf. Der kleine Raum und der schmale Tisch symbolisieren das Näherkommen zwischen Gorbatschow und Bush. Dann noch eine Weltpremiere, keine getrennten Erklärungen wie bisher, sondern die erste gemeinsame Pressekonferenz der beiden mächtigsten Männer dieser Welt. Vorher bereits eine andere Weltpremiere. Auf dem Flug nach Malta macht Gorbatschow Station in Rom. Zum ersten Mal empfängt ein Papst einen sowjetischen Partei- und Staatschef. Urbi et Gorbi, witzeln die Kazetten. Der Papst ist das Oberhaupt der katholischen Kirche und Michail Gorbatschow Machthaber im Sowjetreich, also eigentlich die Personifizierung des Antichristen. Aber beide sind sie aus Osteuropa.